SWR 2 Erzählung. Hören Sie jetzt die Erzählung Die schwarze Frau von Norbert Hummelt. Sie stand an der Auffahrt, nah bei der Böschung, und hielt ein mit Edding beschriftetes Pappschild hoch, darauf stand Wien, in Großbuchstaben, und so glitt er, für die Dauer einiger Sekunden, zum ersten Mal in einen Traum. Sie war nicht in Schwarz gekleidet, aber während seines Sekundentraums hatte er sie so gesehen, gehüllt in einen schwarzen Mantel, eine schmale, zierliche Gestalt. Er hatte sich eigentlich noch gar nicht entschieden, ob er anhalten und sie mitnehmen würde, da hielt er schon, schaltete in den Leerlauf, zog die Handbremse und öffnete mit der rechten die Beifahrertür. Sie zog sie auf und steckte ihren Kopf herein, nur einen Moment, in dem er meinte, ihre Stimme zu hören, eine auffallend leise Stimme, sie sagte, »Hallo, hallo«, mit aufsteigender Melodielinie, und es wehte ihn aus diesen wenigen Silben eine Wärme an, die ihn sofort anzog und zugleich befremdete. Erstens, weil er dieses Allerweltswort »Hallo« nicht mochte. Zweitens klang es in dieser Situation, in der Begegnung zwischen ihm, dem Autofahrer, und ihr, der Anhalterin, nicht wirklich passend. Es schien eine Vertraulichkeit oder zumindest ein Einverständnis zu behaupten, das doch eigentlich erst in den für solche Situationen bereitstehenden Sätzen durch den Austausch von Frage und Antwort herzustellen gewesen wäre. Aber dass er bereit war, sie mitzunehmen, sehr bereit sogar, das hatte er durch sein Anhalten und Türöffnen ja auch schon signalisiert. Und wenn sie gefragt hätte, wohin fahren Sie, welche Antwort hätte er ihr dann geben sollen? Sie hatte inzwischen die Schiebetür mit einem Ruck aufgezogen, so als sei sie daran gewöhnt, und ihren hohen, fest verschnürten Rucksack auf den Rücksitz geschoben, ein Rucksack, der zu schwer wirkte für ihre schmale, zierliche Gestalt. Sie ließ die Schiebetür zufallen, wieder mit einem Ruck, und der durchfuhr ihn, und dabei dachte er für einen Bruchteil etwas Blödes wie Rucksack, Rucksack, Ruck und Zack. In dem Moment saß sie schon neben ihm. Wie sie die Beifahrertür geschlossen, wie sie sich angeschnallt hatte, Ruck und Zack. Ohne ein Wort löste er die Handbremse, legte den Gang ein, und während er vorgab, nur in den Rückspiegel zu schauen und nicht zu ihr, sah er im Anfahren die Böschung hinter sich verschwinden. Es lag dort etwas im verschossenen Grün, das Pappschild. Sie hat es aus Versehen liegen gelassen, oder sie war sicher, es nicht mehr zu brauchen. Und so glitt er zum zweiten Mal in einen Traum. An der Landstraße zwischen Freyung und Grafenau soll sie gestanden haben, die schwarze Frau. Er erinnerte sich an die Zeitungsberichte, über die man am Frühstückstisch in seinem Elternhaus sprach. Das war im Frühjahr 1975. Und weil man in diesem Sommer selbst in den Bayerischen Wald in Urlaub fahren wollte, wo Freyung und Grafenau lagen, nahm er diese Berichte ganz besonders wahr. Eine Anhalterin, aber keine gewöhnliche, keine Studentin in Jeans und mit Tremperrucksack, sondern eine alte Frau, ganz in Schwarz gekleidet wie eine Witwe, habe dort an der Landstraße gestanden und gewunken, bis ein Auto hielt. Dann sei sie eingestiegen und habe nur immer vor sich hingemurmelt etwas wie »Der blutige Herbst, der blutige Herbst« und sei dann vom Beifahrersitz verschwunden gewesen, urplötzlich, als habe sie sich buchstäblich in Luft aufgelöst. Mehrfach war diese Erscheinung gesichtet worden von verschiedenen Autofahrern und immer an der Landstraße zwischen Freyung und Grafenau. In der Zeitung wurde auf der Seite aus aller Welt darüber berichtet, in der Tagesschau dagegen nicht. Dort war von der Entführung eines Politikers die Rede und von dem Überfall auf die deutsche Botschaft in Stockholm. In der Schule, an der Bushaltestelle, überall hingen die Plakate, auf denen die Gesichter der Terroristen abgebildet waren, nach denen gesucht wurde. Die Geschichte von der schwarzen Frau aber war wieder aus den Meldungen verschwunden, so wie sie selbst vom Beifahrersitz verschwunden war und keine Spur hinterlassen hatte, außer in seiner Erinnerung. »Darf ich hier rauchen?« Er war sich nicht sicher, ob sie diese Worte überhaupt laut ausgesprochen hatte, oder ob er sie nur von ihren Lippen las, auf die er immer wieder verstohlen blickte. Sie hatte ihren Tabak aus der Innentasche ihres Parka geholt und damit begonnen, sich Zigaretten zu drehen. Sie hatte dazu den Reißverschluss des Parka ein wenig herabgezogen und gab so den Blick auf ihr schwarzes, geripptes Oberteil frei. Er sah dies alles für die halben Sekunden, während derer er den Blick von der Fahrbahn nahm. Sie hatte etwas mehr als schulterlanges braunes Haar, das ihm bei jedem dieser kurzen Blicke eine Spur heller erschien, und über der Stirn einen nicht ganz gerade geschnittenen Pony. Ihre Augen aber waren braun und blieben es. So wie sie den Kopf hielt, in einem leicht ihm zugeneigten Winkel, gab sie ihre Augen seinen Blicken preis, wobei ihm nicht klar war, ob sie sie eigentlich auch erwiderte. Wohin sahen diese Augen und wie jung mochte sie eigentlich sein? Niemals wieder war er seit jenem Sommer im Bayerischen Wald gewesen, aber vor 3 Jahren hatte er das Bedürfnis verspürt, diese einsame Gegend wiederzusehen, in der es damals so viel geregnet hatte. Einige Tage aber waren sehr warm und hell gewesen, und weil sich seine Vorstellungen von dem, was gut tat oder trösten konnte, immer noch aus Erinnerungen an die Kindheit speisten, dachte er an eine aus bemoosten Steinen tretende Quelle, einen sprudelnden Bach, der über Kiesel und zwischen jungen Tannen glitzerte, weil die Sonne ihn in dem Augenblick traf, als er hinsah. Sein Vater hatte damals an einem solchen Bach mehrere Tennlinge ausgegraben und sie mit Wurzeln und Erde in Plastiksäcke gesteckt. Die lange Autofahrt hatten sie gut überstanden und zu Hause in dem kleinen Garten vor der Garage unterhalb des Bahndamms hatte sein Vater sie dann eingepflanzt und diese Pflanzung fortan als seinen bayerischen Wald bezeichnet. Und diese Bezeichnung hatte sich gehalten, wenn es dann auch nicht mehr sein Vater war, der sie äußern konnte. Mit den Jahren mussten die Tennlinge gewachsen sein, und wann immer er in späterer Zeit seine Mutter besuchte und ihr bei Arbeiten im Garten half, hätte er sich von ihrem Wachstum überzeugen können. Nur hatte er von den gewachsenen Tannen gar kein Bild. Er sah nur immer die Tennlinge vor sich, wie sie neben dem Bach gestanden hatten, bevor sein Vater den Spaten ansetzte. An dem Bach, von dem die Tannen stammten, hatte er gespielt in jenem Sommer, vielleicht zum letzten Mal, ohne sich dabei zuzusehen. Vor 3 Jahren hatte er sein eigenes Kind dabei gehabt, das 10 wurde und nach den Sommerferien aufs Gymnasium ging. Jetzt aber gab es kein Halten, keinen Plan. Er fuhr einfach. Und jetzt mit ihr. Wer am anderen die Augenfarbe wahrnimmt, verfehlt ihn bereits. Hatte sie wirklich diesen Satz gesprochen? Und was sollte er bedeuten? Sie rauchte nun bereits die 3. Zigarette. Sie hatte die Fensterscheibe halb heruntergelassen, damit der Rauch abziehen konnte, auch aschte sie lieber nach draußen. Es gefällt mir so. Dadurch drang die kühle Herbstluft herein und bewegte einige Strähnen in ihrem Haar, die jetzt fast golden schienen. Auf der Autobahn war mäßiger Verkehr. Das Gespräch zwischen ihnen, es gab dieses Gespräch, doch sie sprach sehr leise, mit langen Pausen. Und er war sich dann jeweils nicht sicher, ob er sich ihre Sätze nicht nur eingebildet hatte, die dann manchmal klangen wie gedruckt, so als habe er sie irgendwo gelesen und halluziniere sie jetzt herbei, doch konnte dies nicht sein. Wie hätte er denn wissen sollen, worüber sie nachdachte, was sie studierte und woher sie kam, womit sie ihr Geld verdiente, was sie... Wenn sie nach draußen aschte, wandte sie ihren Kopf ab, und das manchmal für Minuten, die ihn quälten, weil er von dem, was sie in dieser Haltung sagte, gar kein Wort verstand und weil er in dieser Zeit keinen Sekundenblick auf ihre Augen werfen konnte. Er hatte, um sie besser verstehen zu können, das Radio ausschalten wollen, indem der einzige auf Dauer empfangbare Sender gerade das angeblich Beste aus den 70ern spielte. »She came to me one morning, one lonely Sunday morning.« Dabei hatte auch sie mit der Linken nach dem Radio gegriffen und ihre Finger hatten sich berührt. Kalt waren die ihren gewesen, elektrisch. Die Sache mit der schwarzen Frau war ihm wieder eingefallen, als er mit dem Kind in der Pension am Waldrand in Spiegelau wohnte. Sie waren von Regensburg gekommen und hatten versucht, den Wolken davonzufahren. Über sanft steigende, kurvige Nebenstraßen, die durch Wiesen führten, kamen sie in ein Dorf, das in einem tiefen Nachmittagsschlaf lag. Ein Ladenlokal schien seit Jahren geschlossen. Auf den Gehsteigen war kein Mensch zu sehen, nur eine Katze sah man, wie sie eben unter ein Auto flüchtete. Sie parkten bei der Friedhofsmauer am höchsten Punkt des Dorfes und fanden die kleine Kirche geöffnet. Darin war es noch kühler als draußen, und er tauchte die Hand ins Weihwasserbecken. Ein leicht modriger Geruch wehte ihn an und tat ihm wohl. Aber draußen roch es so scharf nach Gülle, dass sich das Kind die Nase zuhielt und weiter wollte. Allerdings mussten sie noch zur Toilette. In einem Gasthof zur Post konnten sie ungesehen bis ins Kellergeschoss vordringen, denn auch Der geräumige Schankraum war ganz leer. Niemand stand hinter dem Tresen und nicht einmal ein Radio spielte im Hintergrund. Als er fertig war und im Kellergang wartete, gab es einen bangen Moment der Stille. Es hätte ja jemand die Treppe herunterkommen und in barschem Ton fragen können, was er dort suche. Das Häusel sei nicht für jedermann. Er hätte gar nicht so schnell gewusst, was er sagen sollte, und weglaufen war im Keller auch nicht möglich, bis er hörte, wie das Mädchen hinter der Tür der Damentoilette den Wasserhahn aufdrehte. Dann waren sie unbehelligt wieder ins Auto gestiegen und weitergefahren ohne Ziel. Wegen der überall ausströmenden Gülle hielten sie die Fenster verschlossen, passierten einzeln liegende Höfe und Gewerbegebiete, sahen grüne Kuppen sich nur unscharf von dem grauen Himmel abheben und kamen immer wieder durch neuen Wald, der sich jäh über ihnen schloss. Das Kind konnte übergangslos ins Träumen verfallen. Er träumte dann auch, und das war nicht gut. Aber das Kind war ja bei ihm, und so hätten sie immer weiterfahren können, und nur die vorrückende Nachmittagsstunde ließ sie nach einem Quartier Ausschau halten. Sie fanden dann eines am Waldrand in Spiegelau, auf der Strecke von Grafenau nach Zwiesel, in einer Privatpension bei einer Frau Hackel. Und als sie das leichtmuffige Zimmer mit dem wuchtigen Schrank, den schweren Federbetten, dem durchhängenden Sofa, dem Couchtisch und zwei Stühlen bezogen hatten, wollte das Kind schon gar nicht mehr weg. Draußen riss nun der Himmel auf, und weil Frau Hackel eine Enkeltochter hatte, war es ausgemacht, dass die Kinder miteinander spielen sollten. Julia hatte noch eine Schulfreundin zu Besuch, Anna Maria, und weil diese beiden den Weg zu einem Waldspielplatz wussten, liefen drei Mädchen leichtfüßig vor ihm her, zwischen Fichten und Buchen, über braunen, nadelübersäten Waldboden, über Wurzeln und Unebenheiten auf eine Wiese zu, deren Gras mehr gelb als grün war und die von der Abendsonne beschienen wurde. Etwas Frisches und Unbefangenes ging von den drei Kindern aus, von denen eines zu ihm gehörte und das er kaum wiedererkannte, weil es seine Schüchternheit übersprungen hatte und einfach mitgelaufen war, und er musste an die Kinder in einer von Adalbert Stifters Erzählungen denken, denen auf einer Lichtung im Wald ein fremdes, verwildertes Mädchen zugelaufen war, das ganz allein auf der Welt schien und sich ihnen auf eine erst furchtsame und dann immer zutraulichere Weise anschloss. So wie dieses fremde Mädchen von den zum Haus gehörenden Kindern aufgenommen worden war, so hatten nun Julia und Anna Maria das Kind aus der Stadt in ihre Spiele eingeschlossen. Auf der Wiese stand eine Hütte, und um diese Hütte herum spielten die Kinder Verstecken und riefen einander und fanden sich nicht und waren nicht mehr zu sehen. Es war eine Uhrzeit ausgemacht, zu der Anna Maria abgeholt wurde, die Zeit sollte eingehalten werden, die ortskundigen Kinder führten die Feriengäste, aber auf einem Weg, der eine Abkürzung sein sollte, mit spielerischer Absicht in die Irre. Da ging es mehr als nötig einen Hügel hinauf, oben lagen Plastikflaschen, ein kleiner Bach musste übersprungen werden, und er dachte für einen Moment, wie schön es wäre, wenn man verloren gehen könnte, nicht in den Gedanken, sondern in einem wirklichen Wald. Aber da hatten sie schon wieder das Haus erreicht. Ihre beider Finger hatten kurz gezuckt, aber sie hatte ihre Hand nicht zurückgezogen. Während er das Radio ausschaltete, strich sie flüchtig über seinen Handrücken. Das Antlitz geht der Begegnung voraus. Sagte sie wirklich diesen seltsamen Satz, indem sie ihm kurz in die Augen sah, und wandte sie sich danach wieder dem Fenster zu und aschte nach draußen? Und griff sie dabei mit der linken nach seiner rechten Hand und führte sie diese auf ihren Schenkel, auf ihre schwarze, etwas zu weite Sonntagshose, die sie vorhin selbst als solche bezeichnet hatte, und ließ er seine Hand dort liegen, und steuerte er das Fahrzeug nur mehr mit links? Und nahm sie seine rechte nun ganz in ihre Hände und führte sie an ihre Lippen und legte sie in ihren Schoß und führte sie zurück auf ihren Schenkel und streichelte immer wieder leicht über diese lange, nicht mehr so geliebte Hand und wurde ihm dabei so warm, wie er es nie gefühlt hatte, und rollte diese Wärme durch seinen ganzen Körper und schlug sein Herz so laut, dass es ihre leise Stimme übertönte? Und musste er von Zeit zu Zeit die Hand von ihrem Schenkel nehmen, um einen LKW zu überholen oder um die Spur zu wechseln, und legte er die Hand dann jedes Mal zurück und strich er leise über ihren Schenkel, nein, nicht leise, sondern mit Verlangen, und wurde es nicht draußen dunkel und wehte es vom Fenster denn nicht kalt herein? Später am Abend in der Pizzeria, wieder allein mit seinem Kind, sie las Donald Duck, er die regionale Tageszeitung, hatte der Himmel sich wieder zugezogen. Mit einem Mal brach der Regen los und die Wolken begannen sich auszuschütten und hörten zwei ganze Tage nicht auf. Am anderen Morgen, in dem im Souterrain gelegenen Frühstücksraum, sprach er Frau Hackel dann auf die schwarze Frau an, während sie ihnen Kaffee und kalten Kakao auf den mit einem Wachstuch eingeschlagenen Tisch stellte, auf dem bereits ein übermäßig befüllter Teller mit Wurstwaren und Schnittkäse, ein Korb mit Graubrot und aufgebackenen Brötchen, ein kleinerer Korb mit Margarine und Butterstückchen sowie Honig- und Marmeladeportionen und zwei gekochte Eier standen. Frau Hackel hatte ihr ganzes Leben im Bayerischen Wald verbracht. Sie war erwachsen gewesen 1975, aber an eine schwarze Frau an der Landstraße von Freyung nach Grafenau konnte sie sich kaum erinnern. Oder war da mal etwas gewesen mit so einer Anhalterin, die womöglich etwas gestohlen hatte? Aber dieses Gerede von einem blutigen Herbst, dazu fiel ihr nichts ein. Und da sie für die anderen Gäste auftragen musste, war das Gespräch beendet. Die schwarze Frau war erschienen und wieder verschwunden und hatte nur in ihm einen leeren Abdruck hinterlassen, während es draußen immerfort regnete und alle Blumen und Sträucher im Regen verschwanden, der ganze Garten, der Wald und die Berge, alles Vergangene, Gegenwart und Zukunft waren in diesen Regen gehüllt. Nur das Kind war noch da, das etwas mühsam in seinem Kakao herumrührte, dessen Pulver sich in der Milch nicht auflösen wollte. Wie konnte er in einen Traum gleiten, die Hand auf ihrem Schenkel, das warme Leben, das ich ihm bot, nur einen dünnen Hosenstoff entfernt? Wie konnte sie in dieser Situation noch Zigaretten drehen, ohne jemals die Berührung aufzuheben? Was konnte sie alles mit ihren Händen tun? Woher kamen diese seltsamen Sätze, die jetzt in seinem Kopf waren? Was fehlt dir denn, du Rittersmann? Was hängst du so allein herum? Das Röhricht welkt schon um den See und die Vögel stumm. Was hatte er damals gedacht, als er die Fahndungsplakate betrachtete, wenn er im Dunkeln allein an der Bushaltestelle stand? Was hängst du so allein herum? Hat er die jungen Frauen angesehen, von denen es hieß, dass sie töten konnten, eiskalt waren, abdrückten? Ja, ganz schön radikal. Hatte sie das jetzt gesagt, hatte er laut gedacht, mit ihr gesprochen, deren Hände, die doch zu Anfang so kalt gewesen waren, nun eine solche Wärme ausstrahlten, hatte sie ihm in den Kopf geschaut, wohnte sie dort schon lange, und wenn sie wusste, wo es nun hinging, wusste sie mehr als er. Ruck und zack. Sie hatte die Seitentür ins Schloss gleiten lassen, sie hatte etwas aus ihrem Rucksack geholt und während sie nun auf dem Weg zu der Raststätte waren und dabei hungrig übereinander herfielen und sich umfassten und die ganze Zeit küssten und er mit den Händen ihren Leib umschlang und fühlte, wie schlank, wie zart, wie verschwindend und doch wie stark fühlbar dieser Leib war, der noch im Parka, einem schwarzen gerippten Oberteil, in der schwarzen Sonntagshose und dem stecken mochte, was sie drunter trug, war sie imstande, die Plastikflasche mit dem Rotwein aufzuschrauben. Wie viele Hände hatte sie eigentlich und hielt ja auch noch ihre Zigarette. Jetzt nichts essen. Also ließen sie die Raststätte links liegen. Noch vor einer Minute hatte er großen Hunger gehabt, noch vor einer Minute hatte er sich vorgestellt, mit ihr hier zu essen und dann ein Zimmer zu nehmen. Niemals zuvor hatte er an einer Autobahnraststätte ein Zimmer bezogen. Er hatte es sich vorgestellt, es hier zu tun, also das Zimmer zu beziehen und dort mit ihr zu sein, für eine Stunde oder zwei. Was wusste er? Sie wusste mehr. Sie zog ihn hinter sich, es ging jetzt sehr schnell. Sie zog ihn mit einer stürmischen Kraft den Hang hinauf, die Böschung. War das nicht dieselbe Böschung, an der sie vorhin gestanden hatte? Aber alle Böschungen an allen Autobahnraststätten in Deutschland sahen völlig gleich aus. Wie konnte er einen solchen Gedanken denken? Was konnte daran wichtig sein? Jetzt, wo sie ihn hinter sich herzog, den Hang hinauf, das Antlitz geht der Begegnung voraus. Sie gab ihm zu trinken. Sie führte die Plastikflasche mit dem Rotwein an seinen Mund, dann an den ihren, dann führte sie ihren Mund an den seinen, sie gab ihm zu trinken, dann zog sie wieder an der Zigarette. Willst du auch? Die Zigarette war dicker als die anderen, er hatte lange nicht mehr geraucht, er rauchte nicht mehr. Die Sonne sank, oben begann der Wald. Es führte kein richtiger Weg dort hinein, und eigentlich war es ganz gleich. Es war ein Flecken, man konnte es keine Wiese nennen, es war Moos, es war Laub, es waren Steine. Er zog seine Jacke aus, er zog ihr den Parka aus. Alles war schwarz, was sie darunter trug. Sie breiteten die Jacken aus, dort, wo sie mit den Köpfen zu liegen kommen würden, aber wer konnte das jetzt schon mit Gewissheit sagen? Sie gab ihm zu trinken, sie gab ihren Mund, sie tranken und tranken. Später war es ganz still. Sie lagen eng, ihr Kopf an seinem Schlüsselbein. Einige Meter weiter knackte ein Zweig, irgendein Tier. Sie hielten den Atem. Sie sagte etwas sehr Leises. Es klang schön. Er fragte nicht nach. Die Vögel stumm. Er fror. Zog die Decke über. Da war keine Decke. Ihre Sachen waren fort. Sie war fort. Es war dunkel. Wie spät mochte es sein? Er tastete sich den Hang hinab, der war, wie überall in Deutschland, Hänge bei einer Autobahnraststätte sind, wenn man im Dunkeln an ihnen hinabtastet. Weiter unten war Laternenschein. Es lag gebrauchtes Papier herum, Hundehaufen, Plastikflaschen. All das hatte er zuvor nicht gesehen. Ihr Rucksack war aus dem Auto verschwunden. Auf der Rückbank aber lag ein Pappschild, auf dem in Großbuchstaben Wien geschrieben war. Sie hat es aus Versehen liegen gelassen oder gewusst, dass sie es nicht mehr brauchen würde. Sie hörten die Erzählung Die schwarze Frau von Norbert Hummelt, Regie und Redaktion Gerwig Epkes, eine Produktion des Südwestrundfunks 2019.